Schönen guten Abend. Good evening. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. It's great to be here. Cool, dass du da bist. It's cool that you're here. Okay, wir fangen gleich an. Ich möchte noch beten. We're just gonna pray. Vater im Himmel, ich möchte echt danken für deine unfassbar große Liebe zu uns. Father, I just want to thank you for your incredible love towards us. Ja, du hast uns geschaffen. That you created us. Und du hast uns Vision gegeben für Beziehung zueinander. And you've given us a vision to have relationship with each other. Und Vater, ich bete, dass du uns begegnest heute. And Father, I pray that you are with us tonight. Ja, dass du uns begegnest, wo wir stehen, Herr. That you accompany us where we are right now. Und dass wir emporgezogen werden zu deiner Vision. And that we are drawn into your vision. In deinem Namen. In your name. Amen. Amen. Right on. Ich glaube, es gibt wenige Dinge, die uns Menschen so sehr beschäftigen, wie die Sehnsucht nach einer wirklich dauerhaften, erfüllten Liebesbeziehung. Wie komme ich drauf? Wenn du Männermagazine anschaust, zum Beispiel, erste Seite, Cover, the first cover, yeah, the beginning, garantiert immer was über Sex oder wie man mit Frauen flirtet. It's guaranteed to be about sex or how to flirt with women. Frauenmagazine, Cover. Women magazines, the cover. Was ihn verrückt macht. What makes him crazy. Oder wie man den richtigen findet. Or, you know, how you find the right one. Es scheint also schon lange Zeit irgendwie ein Dauerbrenner zu sein. It's just like, it just seems to be. That's what it's all about. Und mein Verdacht ist, dass uns das Thema noch länger begleitet. And I want to just take this a little bit further. Aber ich kann dir sagen, auch von persönlicher Erfahrung, mich beschäftigt das im Moment. And I can tell you from personal experience, it also occupies me at the time. Wie manche von euch wissen, bin ich mit Monika verlobt. Because many of you know, he is engaged to Monica. Wir sind dabei, unsere Hochzeit zu planen. We're planning our wedding right now. Es ist so schwierig. It's very difficult. Aber wir freuen uns wirklich darauf, verheiratet zu sein. But we're really happy to get married. Aber wir beschäftigen uns auch mit wichtigen Fragen. But we're occupying ourselves with important questions. Zum Beispiel, wie kann diese Beziehung funktionieren? For instance, how can this relationship function? Und ich frage mich selber, was kann ich tun, damit das gut geht, damit das wirklich gut wird? And I ask myself, how can this really work? How will it work out for good? Und wie sollen wir uns verhalten, bis wir verheiratet sind? And how should we behave with each other until we're married? Vielleicht gerade auch, weil das körperliche Verhalten nicht erst beim Kuss am Traualtar einsetzt. You know, maybe das körperliche Verlangen, sag ich mal so. Körperliche Verlangen. Physical desire. Ja. Setzt nicht erst dann ein. You know, wie geht man damit um? Yeah, how do you start with that? Just speaking about the physical touch. Oh, große Themen, oder? Ah, it's a big subject. Was ist meine Verantwortung dabei? What's my responsibility? Und was ist ihre? And what's hers? Und vielleicht geht's dir ähnlich. Entweder du bist in einer Beziehung. And maybe it's the same with you. Maybe you're in a relationship. Oder du sehnst dich nach einer Beziehung. Or you're desiring a relationship. Vielleicht fragst du dich, wie finde ich den richtigen oder die richtige? Or maybe you're asking yourself, how do I find the right one? Worauf soll ich schauen? What should I look at? Oder vielleicht bist du schon verheiratet. Or maybe you're already married. Vielleicht bist du frisch verheiratet und du fliegst auf Wolke 7. And maybe you're freshly married and you're flying in the seventh heaven. Oder du bist frisch verheiratet und denkst dir, boah, ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist. Or you're freshly married and you think, wow, I didn't realize how difficult this was going to be. Ja, manche Paare, ich habe das zumindest von anderen gehört, die machen das durch. I've heard it from others. Yes, how the way it goes. Und vielleicht bist du heute hier und du bist seit Jahrzehnten glücklich verheiratet. Or maybe you're here and you've been for years. Und es wird immer schöner. And it's always getting better. Du solltest hier umstehen und eigentlich predigen. Yeah, you should actually be up here. Oder vielleicht hast du überhaupt den Gedanken beiseite geschoben. Ja, Beziehung. Or maybe you've put that thought right on the side. Relationships. Nicht für mich. Not for me. Ich bleib allein. I'll stay alone, single. Da irgendwie Arbeit in eine Beziehung stecken. You know, to have to work in a relationship. Danke. No, thank you. Oder maybe. Du bist der oder diejenige, die sagt, Lebensabschnittspartner. Or you're thinking, das ist es. Maybe I'll just get a temporary partner. That's the way to go. Das ist es. Ganz praktisch. Man verändert sich. That's very practical. You know, people change. Ja, ich meine, warum nicht? Why not? Aber egal, wo du stehst heute. But it doesn't matter, you know, what you're thinking about tonight. Ich glaube, dass es extrem spannend ist, zu schauen, was Gott zu Liebesbeziehungen sagt. I think it's really exciting to see what God says about a love relationship. Genau, und ich möchte dich herausfordern, die Vision, die Gott hat von Ehe, von Beziehung anzuschauen. To look at the vision that God has about marriage, about relationships. Und dich auf sein Reden einzulassen. And to let, you know, listen to what he has to say about it. Und gib mal deine vorgefertigten Meinungen und deine Erfahrungen mal beiseite. And just take your all your experiences, put them on the side. Weil? Because. Schließlich war es ja Gottes Idee, Mann und Frau zu schaffen. Because actually it was God's idea to create man and woman. Er hat Ehe erfunden. He invented marriage. Er hat Sex erfunden. He invented sex. Manche von euch denken jetzt, vielleicht lohnt sich doch. And maybe think, oh, whoa, wait a minute. Die Vision anzuschauen. Gonna look at his vision. Okay, lasst uns Epheser 5, 21 bis 31 anschauen. Let's look at Ephesians 5, 21 to 31. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. And be subject to one another in the fear of Christ. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Wives, be subject to your own husband as to the Lord. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. For the husband is the head of the wife. Wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. As Christ also is the head of the church. Er als der Heiland des Leibes. He himself being the savior of the body. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, now, as the church submits to Christ, so auch die Frauen den Männern in allem. So also wives should submit in everything to their husbands. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Husbands, love your wives. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might present the church himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. He who loves his wife loves himself. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, for no one ever hated his own flesh, sondern ernährt und pflegt es, but nourishes and cherishes it, wie auch der Christus die Gemeinde, just as Christ does the church, denn wir sind Glieder seines Leibes. Because we are members of his body. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Therefore a man shall leave his mother and father and hold fast to his wife. Und die zwei werden ein Fleisch sein. And the two shall become one flesh. Gleich im ersten Vers stellt Paulus was Grundsätzliches fest. Right in the first verse, Paul puts up the standard, something fundamental. Und ich glaube, dass das nicht umsonst im Beginn steht. And I don't think that's for no reason. Er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. He says, submit yourselves to one another in the fear of the Lord. Was bedeutet das? What does that mean? In einer anderen Übersetzung heißt es, aus Respekt gegenüber Christus. In another translation it says, out of respect for Christ. Behandelt einander höflich und mit Ehrfurcht. Treat one another kindly and with respect. Ich denke, es bedeutet, dass beide Partner anerkennen. And I think it means that both parties should recognize. Es geht nicht um mich. It's not about me. Es geht nicht um vorrangig um den anderen. It's not even about you. Es geht um Christus. It's about Christ. Es geht darum, dass sich Christus durch diese Beziehung ausdrücken möchte. It's about Christ, that Christ can actually express himself through this relationship. Es geht darum, dass er sich auf eine bestimmte Art dargestellt haben möchte. It's about Christ being able to present himself in a certain way in the relationship. Und da ist was ganz Grundsätzliches drin. And there's something really fundamental in it. Eine Ehe ohne Christus. A marriage without Christ. Eine Ehe ohne Gott. A marriage without God. Ist keine Ehe, wie Gott sie sich ausgedacht hat. Und das ist nicht, weil Gott uns irgendwas nicht vergönnt. Es ist, weil Gott uns mehr vergönnt, als wir uns selber vergönnen. In Johannes sagt Jesus, in John, Jesus says, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, I came that you might have life, und es in Überfluss haben. And life more abundant. Ehe ist da keine Ausnahme. In marriage is not an exception. Ehe ist keine Ausnahme. It's not an exception. Weil Gott selbst möchte in dieser Beziehung präsent sein. Because God wants to be present in that relationship. Er möchte an dieser Liebesbeziehung teilhaben. He wants to take part in this love relationship. Er möchte dort sein, wo die Action ist. He wants to be right there where the action is. Und in der Ehe gibt es viel Action, oder? There's a lot of action in marriage, or? Wenn beide auf Christus schauen. And when both are looking up to Christ. Und sich zuerst ihm unterordnen. And they submit themselves first to him, ich denke, dann geht alles leichter. Then I think it's much easier. Weil keiner etwas vom anderen erwartet. Because nobody expects something from the other. dass er nur von Christus bekommen kann. That they can't receive from Christ. Das ist die Basis, die uns Paulus gibt. That's the basis that Paul starts with. Christus ist inmitten der Ehe. That Christ is in the middle of the marriage. Er ist im Zentrum. He's the center. Und in dem ganzen Abschnitt, worum geht's da? And in that whole portion, what's it about? Paulus vergleicht die Beziehung von Mann und Frau. Paul, he shows the relationship between man and woman. Er vergleicht sie mit der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. He compares it to the relationship with Christ and the church. Und habt ihr, wenn ihr das gelesen habt, habt ihr gesehen, wo der Schwerpunkt liegt? And when you read that, did you see where the main point was? Wer hat mehr Verantwortung? Who has more responsibility? Es ist klar Christus. It's clear it's Christ. Es ist klar der Mann. It's clear the man. Ich finde das herausfordernd. You know, I just find it challenging. So wie Christus die Gemeinde liebt. The way Christ loves the church. So wie er sie geliebt hat. The way he's loved the church. So wie er die Gemeinde behandelt. How he treats the church. So sollen Männer ihre Frauen behandeln. That's how men should treat their wives. Das ist der Standard, den Gott gibt. That's the standard that God gives. Die Vision, die er uns gibt. The vision that he gives us. Als Mann frage ich mich natürlich jetzt. As a man. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? I have to ask myself, how did Christ love the church? Das erste, was mir einfällt, the first thing that comes to my mind, chronologisch, Christus hat die Initiative ergriffen. That Christ took the initiative. Er hat Verantwortung übernommen. He took the responsibility. Ihr erinnert euch, er hat sich entschlossen, he decided, er hat sich entschlossen, zu uns zu kommen. He decided to come to us. Er hat seinen Thron verlassen. He left his throne. Er ist gering geworden. He lowered himself. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. He left the glory at the Father. Und was bedeutet das zum Beispiel jetzt für den Beginn einer Beziehung? And what does that mean for the beginning of a relationship? Ich denke, für den Anfang einer Beziehung bedeutet das, I think for the start of a relationship, dass der Mann die Beziehung definiert. That the man needs to define the relationship. Ja? Das heißt nicht, dass eine Frau oder ein Mädchen nicht auf einen Mann zugehen kann und mit ihm reden kann. You know, it doesn't mean that, you know, a woman can't come up to a man and start talking to him. Ich glaube, manchmal übertreiben wir. You know, I think sometimes we exaggerate. Wir werden verkrampft. You know, we're a little bit cramped in that Aber area. Es bedeutet, dass der Mann, but it means that the man, die Verantwortung hat, has a responsibility, die Beziehung zu definieren und eine geistige Richtung zu geben. To define the relationship to go in a spiritual direction. Eine andere Sache, Christus hat nicht mit der Gemeinde geflirtet. Another thing, Christ never flirted with the church. Und hat sie dann fallen lassen. And then leave us hanging. Sein Commitment war von Anfang bis zum Ende. He was committed from the beginning to the end. Er hat sein Leben gegeben. He gave his life. Er war konsequent. He was consequent. Das können wir von Christus lernen. Was sehen wir noch an ihm? What else do we see? Er hat nicht nur am Beginn die Initiative ergriffen. He didn't just initiate. In Apostelgeschichte lesen wir auch, dass Jesus sagt, in Acts we see that Jesus said, ich baue meine Gemeinde. I will build my church. Ich baue meine Gemeinde. I will build my church. Mit anderen Worten, and in other words, ich übernehme Verantwortung. I'm taking over the responsibility. Ich sorge für meine Gemeinde. I care for my church. Für meine Braut. For my bride. Und sie wird in Heiligkeit erstrahlen. And she will be in glory. Das heißt, auch später in der Ehe ist es Verantwortung des Mannes, in the marriage, it also means that the man is, responsible, dafür zu sorgen, dass das Wort Gottes nicht vernachlässigt wird. Dass man sich gemeinsam Zeit nimmt fürs Gebet. But they take time together for prayer. Der Familie dann eine geistige Vision zu geben. To give the family eine moralische Vision. A spiritual and a moral vision. Ja. Und sie darin zu leiten. And to lead them. Und das ist auch dann noch so, wenn die Frau vielleicht in manchen Bereichen begabter ist. And that is even so, even if the woman is more gifted in other areas, in areas. Oder intelligenter, so wie bei Monika und mir. Like Monica and me. Wenn sie hat 20% schneller studiert, sie studiert jetzt in Harvard. She's still studying. She's studying in Harvard right now. Aber die Sache ist, wir müssen nicht alles können. But the main point is we don't have to do everything. Was ich tun kann, was jeder tun kann. What each one of us can do. Jeder Mann, der den Willen Gottes sucht. Every man that is seeking the will of God. Wir können Initiatoren sein. We can be initiators. Wir können sagen. And we can say. Komm, lass uns dafür beten. Come, let's pray together. Komm, lass uns einen Psalm lesen und Gott anbeten. Let's read a psalm together and worship God. Ja, komm, lass uns dieses Anliegen vor den Herrn bringen. Come, let's put this prayer request before the Lord. Oder Ja, kommt Kinder, wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die Mama wird für uns lesen, wenn sie es besser kann. Yeah, come children, we're going to read. We're going to read more in the Bible because and the mama will read it because she reads better than I do. Warum ist mir das so wichtig, diese Vision geben, Richtung geben? Why is it so important to have this vision and give direction? Ich denke, wenn wir als Männer keine klare Vision haben, wir werden nicht ankommen am Ziel. You know, I think as men, if we don't have a clear vision, then we're never going to come to the goal. Und ich möchte ein bisschen aus meinem Leben erzählen. And I want to tell you a little bit about my life. Als die Monika und ich zum ersten Mal zusammengekommen sind. When Monica and I first got together. Wir waren beide nicht gläubig. Both of us, neither one of us were believers. Wir haben uns an der Uni kennengelernt. We got to know each other at university. Eigentlich in der Disco. Actually at the disco. Ja, übrigens hat sie auch die Initiative ergriffen. She actually took the initiation. Nach einiger Zeit ist die Sache ernster geworden und wir haben uns echt gern gehabt, wir haben uns geliebt. You know, and after a while, you know, it was getting serious and we loved each other. Es war eine normale Beziehung ohne Christus. And it was a normal relationship without Christ. Ohne Gott. Without God. Und wir haben das sehr stark auf körperliche Nähe aufgebaut. And we built it really more on physical. Das war wirklich eigentlich ja, das war eigentlich im Zentrum unserer Beziehung. And center of our relationship. Und wir haben uns fast nur allein getroffen. And we were always meeting alone. Haben nicht viel mit anderen unternommen wirklich. And we weren't really with other people. Haben nicht sehr viel Zeit mit anderen verbracht. We didn't spend time with other people. Und trotzdem war da ein Gefühl von Distanz. And still there was a distance between us. Und die ist dadurch nicht verschwunden, auch wenn man sich körperlich nah war. And even though we were physically physically active, there still was this distance in between us. Ja, und dann in Amerika nach ungefähr eineinhalb Jahren. And then I was in America for about a year and a half. Ungefähr eineinhalb Jahren war ich in Amerika. After a year and a half, then I went to America. Und ich bin dort gläubig geworden. And there I became a believer. Und mein Weltbild hat sich komplett verändert. And then my world just completely changed. Ja, es war alles anders, alles neu. Everything was different, everything was new. Ich habe mich gefreut an dieser neuen Beziehung mit Gott, diese intime Beziehung. Und für mich war klar, das kann ich nicht aufgeben, and die Beziehung zu Gott. I could not stop this relationship with God. Ja. I couldn't give it up. Und ich habe gleichzeitig erkannt, wie viel in unserer Beziehung falsch gelaufen ist. And then I realized how wrong our relationship was. Und ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, eine Beziehung zu führen, wo jeder eigentlich in eine andere Richtung schaut. And I realized how difficult it is to have a relationship when each person is looking in a different direction. Die Sachen, die ich erzähle, auch über die Monika, sind sehr persönlich und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich das mit ihr abgeklärt habe. The things that I'm talking about are also personal with Monica and I just want you to know that we talked it over between ourselves. Ja, wir haben das gemeinsam vorbereitet. We prepared this together. Sie kann nur leider heute nicht hier sein, weil sie in Amerika ist. She can't be here tonight because she's in America. Aber für mich war zum Beispiel klar, dass wir nicht mehr miteinander schlafen können. That we couldn't sleep together anymore. Oder sollten. Or that we shouldn't sleep together anymore. Warum? Why? Weil wir in wesentlichen Bereichen in unserer Beziehung because in our being, in our relationship, Defizite hatten. We had deficits. Was ich vorher angesprochen habe, wir waren uns körperlich nah. What I said before, we were physically close. Aber seelisch. But so in our souls. Wirklich seelische Tiefe, ja, in the depths of our souls, in der Form haben wir nicht zustande gebracht. We just were not together. Und mir ist klar geworden, and it was clear to me, dass es, um diese Beziehung zu retten, braucht es die körperliche Distanz for us to save this relationship, then we needed physical distance und einen echten Neuanfang. And a new beginning. Sonst habe ich mir gedacht, wird das nicht mehr. Or just, it would never happen. Und ich habe das kommuniziert. And I communicated that to her. Und für sie war das extrem schwierig natürlich. For her, it was very difficult, of course. Sie auch zurückgewiesen gefühlt. You know, she felt rejected and und es war eine wirklich schwierige Zeit. And it was a very difficult time. Und ja, ich war von Jesus begeistert. And I was just so excited about Jesus. Sie hat das nicht wirklich nachvollziehen können, hat das nicht verstanden. She didn't understand it, so she couldn't follow the reasoning. Und für mich ist immer klar geworden, ich muss eine Entscheidung treffen. And for me, it was always clear, I have to make a decision. Entweder ich gehe alleine weiter, either mit Gott, I go alone with God, oder ich bleibe bei ihr und werde von Gott wegkommen. Es hat mich fast zerrissen. And it really tore me apart. Und es war eine extrem schwierige Entscheidung, aber nach eineinhalb Jahren dieser Zeit habe ich dann die Beziehung beendet. Ended the relationship. Und ich war komplett fertig, habe geheult. And I just fell to pieces, I cried. Und für sie ist auch eine Welt zusammengebrochen. And for her world also fell apart. Aber trotzdem habe ich in dieser Zeit, gerade in diesem Tiefpunkt, Gottes Gnade, Gottes Fürsorge extrem gespürt. But right there in that point, nevertheless, I felt God's grace and God's hand on my life. Und ich habe wirklich Frieden, auch trotz der Schmerzen, auch Frieden gespürt. Pain, was ein unglaubliches Wunder war, ist Folgendes. What's an incredible miracle is, 2 Tage später ist die Monika zum Glauben gekommen. 2 days later, Monica became a believer. Sie war ein wirklich lausiger Evangelist. Yeah, I mean, I was a real lousy evangelist. Weil ich habe irrsinnig viel Druck gemacht. I didn't put a lot of pressure on her. Und wie der Druck dann weg war. And then when the pressure was away. Und die Krise da war. And the crisis was there. Dann hat Gott zu ihr geredet. Then God spoke to her. Und sie hat Jesus angenommen. And she received Christ. Wir haben uns dann lange nicht gesehen. We didn't see each other for a long time. Über den Zeitraum von 2 Jahren. And maybe it was a time period of 2 years. Ja, sehr wenig gesehen. Sie hat auch in London gearbeitet. She worked a lot. Und nach 2 Jahren Trennung habe ich dann die Initiative ergriffen. And then after 2 years of separation, then I took the initiative. Ja, und wir haben uns öfter gesehen und dann habe ich sie gefragt, wollen wir eine Beziehung starten? And we saw each other pretty often and then I asked, you know, can we start a relationship again? Und sie hat gesagt, ja. And she said yes. Aber wir machen es komplett anders. But we're going to do it completely different. Und wir haben uns beide so gefreut. And we were both so happy. Weil wir gesagt haben, wir müssen es nicht mehr so machen wie vorher. Because we said, hey, we don't have to do it like we did before. Wir sind frei. We're free. Wir können eine Beziehung bauen nach Gottes Maßstab. We can build a relationship based on God's measurements. Ja, und sie wird herrlich. And it would be great. Ja, wir waren komplett von den Socken und haben ein Mission Statement entworfen. Know, we were so happy and we made our own mission statement. 2 Wirtschaftler können sich denken, ja. Mission Statement gleich. Oh, we were just going at it. Da haben wir so Sachen niedergeschrieben, wie dass Jesus im Zentrum ist. We wrote things like Jesus is the center. Dass wir einander ermutigen, Gott zu suchen. That we'll encourage each other to seek God. Dass wir Nähe jetzt im nicht körperlichen Sinn zueinander pflegen wollen. Dass wir offen sein wollen that miteinander. We want to be open, but not in intimate contact physically. Ja, dass wir trotz vielleicht aussichtslose Situationen, die immer wieder kommen, that even though we'd be in difficult situations, you know, these situations where we're together, dass wir auf Gottes Plan vertrauen wollen. But we would really look at God's plans for our life. Und dass wir auch den Rat anderer reiferer Paare annehmen möchten für unsere Beziehung. That we would take counsel from other more mature believers. Und wir haben auch ganz klar festgelegt, wie weit wir körperlich gehen wollen. And we made it very clear how far we're going to go physically. Ja, und ich habe gesagt, vorher sind wir einfach zu weit gegangen. You know, and I said before, we went a little too far. Und hat drastische Maßnahmen erfordert. And so then we did that. Nein, im ersten Jahr haben wir uns zum Beispiel nicht geküsst. You know, like for instance, in the first year we didn't kiss. Und manche denken sich, is it just depp? I think, what are you nuts? Für Außenstehende klingt das vielleicht verrückt. Ja? And for people that are outside the kingdom, maybe you think that's crazy. Aber kannst du dir vorstellen, dass uns das vollkommen egal war? But could you imagine? Who cares? We didn't even care. We couldn't care less. We couldn't have cared less. Yeah. Exactly. Es war uns sowas von egal, weil wir wussten, was wir wollten. Because we knew what we wanted. Und wir wussten, was wir nicht mehr wollten. And we knew what we didn't want anymore. Und so haben wir uns klar dafür entschieden, auch mit Sex bis zur Ehe zu warten. So we just decided we're not even going to have sex until we get married. Und das Coole daran ist, and the cool thing about that, für uns hat das überhaupt gar nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. It had absolutely nothing to do with the law. Nein. None. Weil wir uns das ausgesucht haben, damit wir in unserer Beziehung gesund wachsen können. Because we decided that so we could grow in a healthy relationship with one another. Ja. Und in dem Prozess habe ich die geistliche Leitung übernommen. And in this process I took over the spiritual leadership. Und überraschenderweise, Monika hat sich darin führen lassen. And surprisingly enough, Monica let herself be led. Sie hat mich immer unterstützt und ermutigt. You know, she always supported me and encouraged me. Ja, sie war echt dankbar, wenn ich Gottes Willen für unsere Beziehung gesucht habe und uns darin geleitet habe. And she was really thankful that I really looked for God's will in our relationship and ja, led her that way. Und meine Vision als Mann ist echt diese Liebe und Hingabe immer mehr zu haben und zu bekommen. And my vision as a man is always to have this love and to keep going after it. Ja, für sie. For her. Und in den letzten Monaten erst wirklich ist mir bewusst geworden, dass Liebe bedeutet, that love means, dass ich meine Freude in ihre Freude suche. That I get my joy when I seek her joy. Ja, wenn sie glücklich ist, wenn when sie strahlt. Happy, when she's beaming. Es ist verdammt schwer. It's really difficult. Aber wir erleben das immer mehr. But we live it and we're experiencing it all the time. Ja, und wir erinnern uns daran. And then we remind each other about it. Ich glaube, den meisten Frauen fällt es nicht wirklich schwer. And I think a lot of women it's difficult. It's not difficult. Genau, sich unterzuordnen. To submit. Wenn wir als Männer den Willen Gottes für die Beziehung suchen. When we as men look for the will of God in the relationship. Ja. Also, das ist zumindest meine Erfahrung und das Wort Gottes sagt das auch. At least that's my experience. Ja, es ist so, wenn wir den Willen Gottes suchen, dann dient das nicht unserem Ego. When we look for the will of God and not, it's not about our ego. Sondern der Wille Gottes bringt wirklich eine Tiefe und eine Offenheit und eine Zärtlichkeit und eine Achtung in die Beziehung. The will of God, it brings an openness and a depth and a tenderness in the relationship. Ja. Und ich möchte noch auf diesen letzten Vers zurückkommen. And I want to come back to this last verse. Und erklären, was das heißt, and explain what it means, dass Mann und Frau in der Ehe ein Fleisch werden. The husband and wife will become one flesh. Was meint die Bibel da, wenn sie sagt, eins werden? What does the Bible mean when it says one, to become one? Meint sie körperlich? Does it mean physically? Meint sie ökonomisch? Does it mean economically? Meint sie psychologisch? Or psychologically? Meint sie, habe ich irgendwas vergessen, geistig? Does it mean spiritual? Und die Antwort ist ja. And the answer is yes. Sie meint all das mit eins werden. It means all of those things to be one in all of those areas. Ja, die Bibel hat ein umfassendes, Gott hat ein umfassendes Verständnis von uns als Personen. God just has a whole together a unity, you know, for that. Ja, und unser Körper und unsere Seele sind viel, viel stärker miteinander verbunden, als wir das oft denken. In our body and our soul, it's much more connected than we think. Sex bedeutet vollkommene Verletzlichkeit. You know, sex means a complete vulnerability. Offenheit. And openness. Nacktheit. Nakedness. Mit jemandem. With someone. Und Gott möchte uns davor schützen. And God wants to protect us. Pass auf. Etwas mit unserem Körper zu tun, to do something with our body, was wir nicht mit unserem restlichen Leben tun möchten. That we wouldn't do with, for the rest of our lives. Ja, er möchte uns davor schützen, etwas mit unserem Körper zu tun, he wants to protect us to do, about doing something with our body, was wir nicht mit unserem ganzen Leben tun möchten. That we wouldn't do with our whole life. Weil Körper und Seele eine Einheit sind. Because body and soul are one. Wenn du jetzt sagst, ich möchte völlige körperliche Einheit mit dir. When you say, I want to have physical intimate contact with you. Aber ich möchte keine ökonomische Einheit mit dir. But I don't want any economical oneness. Ich möchte keine rechtliche Einheit mit dir. Or legal law oneness. Ich möchte keine psychologische Einheit mit dir. I don't want any psychological oneness with you. Dann sagst du eigentlich, ich will mich nicht wirklich verletzbar machen. It really means that I don't really want myself, I'm not making myself vulnerable. Ich möchte mich nicht wirklich völlig vor dir öffnen. I don't really want to open myself completely to you. Und ich möchte mich nicht wirklich völlig an dich binden, mich dir ausliefern. And I don't really want to fully give myself over to you. Aber genau dazu hat Gott Sex erfunden. But that's why God invented sex, exactly for those reasons. Um genau das zu sagen. Just to say that thing. Ich gehöre vollkommen dir. I belong completely to you. Wenn du Sex verwendest, um etwas anderes zu sagen als das, when you use sex for another reason other than that, dann zerstörst du damit die Funktion von Sex. Then you're actually destroying the function of sex. Es ist wissenschaftlich erwiesen. It's scientifically proven. Dass man Dinge abspeichert. Ja, wenn that du jemanden, things are saved in your head. Ja, wenn du mit jemandem Sex hast, when you have sex, dann ist das so ein starker Eindruck. It's a impression. Das wird gespeichert. That's saved. Und das bleibt, ja. And it stays there. Das ist dein starker erster Eindruck. It's a heavy, strong impression that's made. Und wenn wir Sexualpartner wechseln, and when we change sexual partners, dann verliert Sex diese Funktion, wirklich aneinander zu binden, diese Bindung fester zu machen, diese Hingabe. Then we actually lose this connection. If you change partners, we lose this real connection, the way it was supposed to be meant to be. Und dafür möchte uns Gott beschützen. And that's why God wants to protect us from it. Weil bei Sex geht's auch darum, den Bund der Ehe wiederzuerleben. Because the covenant of the marriage is always experienced during sex. Ja, du man begegnet sich völlig nackt. You know, of course, you're meeting each other totally naked. Man öffnet sich. And you open yourself. Man erlebt dieses Versprechen wieder, ich gehöre dir. And you experience this promise, I belong to you. Und du sagst, ich gehöre dir, ich bin eins mit dir. And you say, I belong to you, I'm one with you. Ich verzichte darauf, mein eigenes Leben zu leben. And I put my own life aside. Und selbstständige und unabhängige Entscheidungen zu treffen. And I put away my independent and selfish decisions away. Ich gehöre rechtlich zu dir. I belong legally to you. Finanziell zu dir. And financially. Also Sex ist eine Zeremonie, um den Bund der Ehe zu erneuern auch. Sex is a ceremony to renew the covenant of marriage. Und wenn du Sex nicht zu verwendest, dann ruinierst du die Funktion von Sex. And if you don't use that as if that's not the reason, then you ruin the function of sex. Weil er genau dazu da ist, diese Bindung und deine Hingabe zu deinem Partner zu verstärken. Ja? And it's used to strengthen that commitment to your partner. Okay, vielleicht sagst du jetzt, maybe you're saying, ich bin mit jemandem zusammen, I'm with somebody, und wir haben Sex, and we have sex, und vielleicht heiraten wir auch. And maybe we'll get married. Wahrscheinlich. Maybe. Eine ganz einfache Sache dazu. It's simple. I want to say something simple. Wenn du dich nicht schon ausgeliefert hast, when you haven't delivered yourself over to that, dann kann es sein, dass du es nie tun wirst. That means you may never do it. If you haven't made a decision to get married, you may never get married. Ja, so einfach ist es. Du weißt es einfach nicht. As simple as. Wenn ich vorhabe, zum Beispiel morgen in der Früh, if I make a plan tomorrow morning, ich fahre morgen in der Früh nach Graz. I'm gonna drive to Graz tomorrow morning. Ich mache das nicht, aber. I'm not actually gonna do that. Nehmen wir an, ich nehme es mir vor. We're just gonna take it. Und as an example. Ich nehme mir vor, ich besuche Freunde. I'm gonna go visit friends. Und morgen in der Früh wache ich auf. And tomorrow morning I wake up. Und ich fühle mich miserabel. Oh, I feel terrible. Oh, mein Hals tut weh, ich habe Fieber. My throat hurts, I have fever. Ich fahre sicher nicht nach Graz. Sicher nicht. I'm not gonna go to Graz, for sure. Not going. Und tatsächlich passiert das Tausenden und Tausenden Leuten, jung und alt, auf der ganzen Welt. And this happens to thousands and thousands of people, young and old, in the whole world. In ihren Beziehungen. In their relationships. Sagen, ja, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann heiraten. Maybe, sometime in our relationship, maybe we'll get married, maybe. Aber es passiert nie. But it never happens. Und ja, bist du dich nicht dazu entschlossen hast und es durchgezogen hast, weißt du nicht, ob du es tun wirst. Yeah, if you haven't already made the decisions, then who knows if you'll ever make that decision. Ich möchte es kurz veranschaulichen. I just want to show something. Also das ist Peter. This is Peter. Und das ist Susie. Sie ist ein bisschen kleiner, aber dafür fescher. Und die beiden finden sich unglaublich anziehend. And they find each other and they are drawn to each other. Okay. Und sie gehen eine Beziehung ein. And then they start a relationship. Und sie umarmen sich. Ah, and they hug. Und sie gehen weiter und sie haben Sex. And they go further and they have sex. Sehr intensiven Sex. And it's very intense. Und sie sind eng umschlungen. And then they're very close sie together. Sie machen das öfter und. And they do it very often. Und nach einiger Zeit. And after a while. Fragt Peter. Peter asks. Susie, hast du mich eigentlich lieb? Susie, do you really love me? Und Susie kommt ein bisschen ins. Naja. Well, ich finde das nett mit dir. I really like to be with you. Aber also du bist nicht der Einzige. But you're not the only one. Nein, so ist es nicht vielleicht, aber. Aber es kann so sein. It can be that way, but maybe it's not. Okay. The case lange here. Rede, kurzer Sinn. Sie streiten and und after a while they fight, sie trennen sich. And they separate. Und ja, es tut weh. It really hurts. Ich kann jetzt sagen, das ist sein Herz, dann wird es passen, aber es ist eigentlich sein Kopf. I could say that's his heart, but it doesn't really fit, because actually it's his head. Ja, also was ich damit sagen will, but what I want to say with this, ich glaube, es spricht für sich selber, aber, I think it speaks for itself. Aber was ich sagen möchte, ist, wenn wir uns körperlich voll einlassen, what I want to say is, when we give ourselves intimately, physically, aber nicht finanziell, but not nicht financially psychisch, or psychological, nicht mit unserem ganzen Leben, not with our whole life, das hat Auswirkungen. It has consequences. Ja, wir sind nicht mehr die gleichen nachher. We're never the same. Und deshalb möchte ich dich ermutigen. And that's why I want to encourage you. Egal, wie du das jetzt gefunden hast, was ich gesagt habe. Well, you know, it doesn't matter how you took what I just said. Halte an diesen zwei Dingen fest. Hold fast to these two things. Gott ist gut. God is good. Er liebt dich. He loves you. Und er möchte dich beschützen, sagen Sex. Hebt ihr das für die Ehe auf. And he wants to protect you and say to you, sex, hold off of having sex until the marriage. Weil seine Vision ist, glaube ich, höher als unsere Vision. Because his vision is higher than our vision. Und ich bete echt, dass uns die Vision von Gott zu ihm hinzieht und dass wir wachsen in unseren Beziehungen. I'm really praying that his vision will draw you to him for relationships. Ich weiß, dass es auch schwierig ist. I know it's difficult. Es ist nicht so, dass wir nicht oft straucheln und Schwierigkeiten haben. You know, it's not like we don't have problems and difficulties. Aber seitdem wir diese Richtung haben, but since we made this direction, unsere Beziehung Und wir merken das selber und es ist so eine Freude. Unsere Beziehung wird immer besser. Our relationship is always getting better and we recognize that. Und dazu möchte ich euch, dich ermutigen. And that's why I want to really encourage you. Okay. Ich möchte noch für uns beten. And we want to pray. Vater, ich möchte so danken. Father, I so want to thank you. Ich möchte danken, dass du so geduldig mit uns bist. I want to thank you that you're so patient with us. Dass du unsere Sünden vergibst immer wieder. You always forgive our sins, always again and again. Dass du als unser Mann, that you, as our husband, ja, und wir deine Braut uns immer wieder, and we're your bride, erbaust, that you build us up, und uns ziehst, and you draw us, und uns ermutigst, and you encourage us. Und ich bete ja, für uns, dass du uns hilfst, and Heiliger Geist. That you help us. Dass wir alle Zeit diese Vision vor Augen haben. That we would keep this vision in front of us. Wenn wir ja, Beziehungen eingehen. When we enter into relationships. Dass wir es so tun, wie du es tun würdest. That we would do as you would do. Wie du es getan hast, Herr. And the way you did it. Ich danke dir. Thank you. Und vielleicht bist du heute hier und maybe you're here tonight, und du hast Jesus noch nicht in deinem Leben. And you don't have Jesus in your life. Du sehnst dich nach erfülltem Leben. You're desiring a fulfilled life. Du hast Gott geschmeckt heute. You've tasted God tonight. Und du möchtest mehr. And you want more. Und ich möchte dich einladen, einfach ein einfaches Gebet zu beten. I just want to invite you to pray a simple prayer. Bete einfach, Gott, es tut mir leid, just simply pray, God, I'm sorry, dass ich ohne dich gelebt habe. That I've lived without you. Ich brauche dich. I need you. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Thank you, Jesus, that you died for me. Dass du meine Schuld vergeben möchtest. That you forgave my guilt. Bitte komm du in mein Leben und gestalte mein Leben. God, come into my life and strengthen my life. Reinige mich. Cleanse me. Bete jetzt für dich. Just pray for you. Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. So sorry, I've lived without you, Lord. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Thank you, Jesus, that you died for me. Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, come into my life. Veränder mich. Change me. Reinige mich. Cleanse me. Erneuere mich. Renew me. Stärke mich, Herr. Strengthen me, Lord. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. In deinem Namen. In your name.